Dem ist schlecht, Mann. Dem ist nicht schlecht, der ist tot. Woher willst du das wissen? Der Müllfahrer blickte zum Himmel, aus dem langsam, aber stetig dicke weiße Flocken auf die nächtliche Straße fielen. Und wie genau er das wusste, wirklich eine dumme Frage. Kümmere dich nicht darum. Ich weiß es. Los, geh zur Polizei. Ich warte hier. Bis ich denen erklärt habe, was los ist, glauben die doch, ich bin besoffen. Und besoffene Araber, ab in den Knast. Quatsch. Wo glaubst du, bist du hier? Wir sind in Frankreich. Das Zimmer hinter dem Spiegel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Pierre Magnan. Und die Mordwaffe? Die haben die Kollegen bereits gefunden? Die werden wir bald haben. Wir wollten nichts weiter anfassen, bis sie hier sind, Kommissar. Ja, auch richtig so. Und Vio? Haben Sie den Toten erkannt? Ich fürchte ja. Der junge Vial? Genau. Jeannot Vial. Das müssen wir erstmal seiner Mutter beibringen. Die Arme. Sie ist schon von ihrem Mann verlassen worden vor 10 Jahren. Seine Brieftasche ist noch da. Und, fehlt was? Nein. Alles noch da. Papiere, Geld. Raubmord also ausgeschlossen. Guten Morgen, meine Herren. Na, Doktor? Haben Sie schon was zu berichten? Also, was die Mordwaffe angeht, da bin ich ganz auf Spekulationen angewiesen. Ich dachte, ich bräuchte die Verletzung nur näher anzugucken, um irgendeinen stumpfen Gegenstand bestimmen zu können. Aber ich muss gestehen, andererseits schauen Sie sich diesen Riesen an. Entweder er wurde überrascht oder er hat sich vor seinem Mörder nicht in Acht genommen. Sie meinen, er hat ihn gekannt? Oder er sah keinen Grund, sich vor ihm zu fürchten. Er wollte gerade in seinen Wagen steigen. Er hat noch die Schlüssel in der Hand. Ist das da sein Auto? La Violette deutete auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Rassig wie ein Rennpferd, blau wie die Kleidung der Leiche und der Preis des Wagens entsprach vermutlich 3 Jahresgehältern des Kommissars. Mir ist da was aufgefallen, Kommissar La Violette. Gleich 6, wird schon bald hell. Und weit und breit kein Mensch auf der Straße. Sie werden Mühe haben, Zeugen ausfindig zu machen. Was wollen Sie? Das ist halt Digne. Eine sehr diskrete Stadt, freundlich, aber zurückhaltend. Verzeihen Sie mir, mir fällt da was ganz anderes auf. Was denn? Das Opfer trägt Fahrradhandschuhe. Er war schön wie ein junger Gott. Kommen Sie, Herr Untersuchungsrichter. Sie wollen doch wohl nicht andeuten, dass seine Schönheit etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Irgendwie schon. Wie könnte es denn anders sein? Betrogene Ehemänner aus Digne würden keinen Mord begehen. Sie würden sich sang- und klanglos scheiden lassen. Oder sich wie sonst überall auf der Welt auch sagen, Schwamm drüber. Es ist nicht gesagt, dass der Mörder aus Digne kommt. Deshalb habe ich gesagt, wie sonst überall auf der Welt auch. La Violette und Untersuchungsrichter Chabron hatten eines gemeinsam. Sie lebten in dem kleinen Städtchen Digne, weil sie dorthin strafversetzt worden waren. Der Kommissar, weil er einem bedeutenden Politiker, der ihn nicht mochte, den Spitznamen Tante Louise verpasst hatte. Der Untersuchungsrichter, weil er ein verkappter Linksradikaler war. Konnten Sie feststellen, wo der junge Vial war, bevor er ermordet wurde? Seine Mutter sagt aus, dass er bei den Bahus-Lamastre gewesen sei, zum Bridge. Haben Sie das nachgeprüft? Die Bahus-Lamastre haben ihn an jenem Abend nicht gesehen. Und die Nachbarn? Sie haben alle geschlafen. Niemand hat etwas bemerkt. Alle beide jedoch liebten sie Digne. Digne im Herbst und Digne im Winter. Jahreszeiten, die tödlich sind für Menschen, denen es an Substanz fehlt. Die Einwohner von Digne grinsten nur heimlich, wenn irgendein lästiger Fremder vom Klima im Sommer hingerissen die Absicht zum Ausdruck brachte, sich endgültig in ihrer Stadt niederzulassen. Der erste Winter brauchte keine 8 Wochen, um den Wunsch zunichte zu machen. Bewies der Fremde aber Stehvermögen, dann machte man ihm Platz am Kartenspieltisch. Alles hier war eine Frage des Formats. Feinde? Wenn man 23 Jahre alt und schön wie ein junger Gott ist, wie Sie sagen, hat man immer Feinde. Genau das wird gerade geprüft. Die Ehemänner, die Sie vorhin erwähnten? Ich habe auch in aller Diskretion die 3 betrogenen Ehemänner, die die Mutter mir ganz von selbst aufgetischt hat, überprüft. Beziehungsweise ihre Alibis. Absolut einwandfrei. Was heißt in aller Diskretion? Haben Sie nun nachgeprüft oder nicht? Sie sind vielleicht witzig. Als ob Sie die Verhältnisse nicht kennen würden. Wir sind hier nicht in Amerika. Und ob der Untersuchungsrichter die Verhältnisse kannte. Er mochte schwierige und fleischlich üppige Amouren, solche, die man nicht gerade an die große Glocke hängt. Und hier in Digne fand er, was ihn erfreute. Er mochte Halsketten, Ringe, adrette Sauberkeit, Kostüme und gut sitzende Strümpfe. Gott sei Dank fehlte es hier nicht an Frauen zwischen 30 und 50, die zwar zögerlich waren, aber doch mit dem scharfen Bewusstsein lebten, dass die Zeit drängte. Und der Wagen? Ist dabei nichts rausgekommen? Nein. Beziehungsweise doch. Dieser Jeannot Vial war nicht nur ein leidenschaftlicher Autofahrer. Er fuhr auch Rad. Und offenbar mit ähnlicher Hingabe. Im Kofferraum lag jedenfalls ein Fahrrad mit abmontierten Rädern, das im Verhältnis gesehen genauso teuer war wie der Wagen. Das schönste Auto, das schönste Fahrrad, die schönsten Mädchen. Irgendjemand hatte es satt. Der Doktor konnte übrigens auch keine genauen Hinweise auf die Tatwaffe finden. Es wurden in der Wunde des Opfers lediglich Spuren von Schwemmsand gefunden. Quarzsand, La Violette. Quarzsand. Merken Sie sich das. Hier, so sieht das aus. Der Untersuchungsrichter zog seine Schreibtischschublade auf. Zum Vorschein kam ein glatt polierter Stein, an einem Ende scharf geschliffen wie ein vorgeschichtlicher Dolch, in dem Gesteinspartikel aus allen Alpenböden verschmolzen waren. Ein Kieselstein der Bléon. Ein Wurf mit einem einzigen Stein und ein 82 Kilo schwerer Typ liegt flach. Die Waffenhersteller werden Kopf stehen und die Ballistikexperten ebenso. Und in der Bléon liegen Millionen solcher Steine. Soll ich Ihnen mal was sagen, Chabron? Dieser Mord macht mir einen sehr üblen Eindruck. Ja, ja. Aber letzten Endes kommt er mir doch wie ein sehr schöner Mord vor. Chabron nahm sich immer das Recht heraus, die Dinge aus einer ästhetischen Perspektive zu betrachten. Ich wünsche dir, dachte La Violette, dass du eines Tages jemanden liebst und dass ein sehr schöner Mord dir diesen Menschen wegnimmt. Aber wenn er sich den Untersuchungsrichter aufmerksam ansah, konnte er sich nicht vorstellen, dass dieser düstere, unbestechliche jemals jemand anderen als die Armen und Unterdrückten lieben würde. Und auch die nur theoretisch. Morgen, Kommissar. Haben wir Sie noch nicht informiert? Worüber denn? Ich bin gerade erst rein. Heute Nacht hat es einen Verkehrsunfall gegeben. Haben Sie es Martins auch nicht gehört? Ein Fahrer des Chantian-Rennstalls hat sich beim Training auf der Straße nach Château-Redon totgefahren. Ach was? Ja, im Handschuhfach befanden sich ein paar ziemlich abgenutzte Autohandschuhe. Zu drei Vierteln verbrannt. Die Marke war jedoch noch zu lesen. Création Tyrénée. Und im Kofferraum, den die Feuerwehr aufgebrochen hat, haben wir einen zweiteiligen königsblauen Trainingsanzug und zwei Fahrradräder mit Holzfelgen gefunden. Die Felgen und die Schläuche waren total verkohlt. Aber was wir haben, sind die Radnaben samt Flügelmuttern und die Speichen. Und die sind aus Hartaluminium. Aus Hartaluminium? Genau. Ein Zufall? Bei Jeannot Vial fanden wir ebenfalls ein auseinandergenommenes Fahrrad im Kofferraum. Das war vor 6 Monaten. Und wenn wir ehrlich sind, seitdem sind wir keinen Schritt weitergekommen. Aber vielleicht ist es ja damit jetzt vorbei. Ich fahre zu Parigny. Die Gendarmen haben mir den Unfall erläutert. Ich habe das Auto gesehen. Kein Baum und kein Strauch auf dem Weg. Der Wagen hat sich nicht überschlagen. Und doch stelle ich am linken Schläfenbein des Toten eine starke Prellung fest. Sehen Sie hier? Dann war es also kein Unfall. Und das bei dem Zustand, in dem sich der Kopf befindet. Doktor, Sie sind ein Genie. Wissen Sie, was mich wundert, La Violette? Diese Plötzlichkeit. Mit einem Schlag hört alles auf. 6 Monate vor dem Mord. Auf einmal zieht sich dieser Vial von allem zurück. Außer von seinen Geschäften als Eisenwarenhändler. Ja, doch. Ich meine, kein Tontaubenschießen mehr, keine geilen Mädchen mehr, nur noch ein bisschen Tennis, um die Ringe in der Taille zu bekämpfen. Und er hat sich in Manosque ein horrend teures Rennrad gekauft, mit dem er jeden Abend um 9 beim Mondschein eine Runde dreht. Bloß wohin er fährt, das haben sie nicht rausgekriegt. Und bei Jules Praillon genau dasselbe. Vor 2,5 Monaten versanden alle Spuren, nichts mehr. Als wären sie in Winterschlaf gefallen. Wollen Sie wissen, was ich denke? Da ich Sie ein wenig kenne, Chabron. Da wir ja das Leben ein wenig kennen, La Violette. Sie nehmen also an, dass beide zu einem bestimmten Zeitpunkt einer Frau begegnet sind, ja. Möglicherweise war es ein und dieselbe. Jedenfalls waren sie sofort völlig fixiert auf sie. Und diese Person muss derart diskret sein und auch so viel Diskretion gefordert haben, dass es unmöglich ist, sie ausfindig zu machen. Sie behaupten also, dass es keiner Rivalin, keiner gewesenen und keiner zukünftigen gelungen wäre, diese Person zu entlarven und sie uns auf einem Tablett zu servieren. Offenbar nicht, da sich niemand gemeldet hat. Aber diese Person selbst, wie konnte sie reaktionslos hinnehmen, dass nacheinander zwei ihrer Liebhaber ermordet werden? Sie muss doch zwischen diesen beiden Morden einen Zusammenhang gesehen haben. Sicher hat sie Angst. Sie hat Angst, ja. Oder aber, mir fällt eine andere mögliche Erklärung ein. Wenn sie einfach nicht glauben kann, dass es jemand ist, den sie kennt. Jemand aus ihrer Nähe. Wenigstens tauchten ein paar Neuigkeiten über den Mörder auf. Zwei Wildschweinjäger, die um den 15. Dezember herum die Wälder in der Nähe der Kapelle Saint-Michel des Fusils durchstreiften, waren neugierig geworden, als sie seltsame Geräusche vernommen hatten. Geräusche, die aus dem Vorbau der Kapelle kamen. Ja, aber was waren das denn nun für Geräusche? Ja, das war so ein Geräusch. Ein Geräusch. Wie könnte man das beschreiben, Laurent? Das gleiche Geräusch habe ich schon mal gehört, als ich ein kleiner Junge war. Das war bei Marquis Deal. Meine Großmutter arbeitete dort als Geschirrwäscherin, wenn er große Abendempfänge gab. Und das Geräusch... Ja, es war wie abends um 8, wenn die Gäste zur Suppe gerufen wurden. Ein Gongschlag. Ja, genau, ein Gongschlag. Ja, und dann? Was habt ihr dann gemacht? Naja, es war so dunstig, so dass wir das mit dem Jagen lassen wollten. Aber die Hunde hatten irgendwas aufgespürt, sodass wir eine Weile einfach nur so standen. Und da haben wir es dann gesehen. Ihr habt was gesehen. Ja, was soll man da sagen? Ja, falls es keine fliegende Untertasse war, sagt mir einfach, wie es ausgesehen hat. Na, irgendwie mit einer Art Pelerine bekleidet war er. Oder mit einer Joppe. Und er hatte eine Baskenmütze auf dem Kopf. Er hätte ein Gebirgsjäger sein können. Naja, eher ein Schulkind. Größer war er nicht. Nein, nicht größer. Ich glaube nicht. Mm-mm. Die Gendarmen fanden am Ort des Geschehens ein dreieckiges Blechschild, ein Baustellenschild, auf dem ein Straßenarbeiter dargestellt war, der sich über einen Steinhaufen beugte. An der Stelle, wo sich der Kopf des Straßenarbeiters hätte befinden sollen, war das Blech zerbeult und das Emaille abgesprungen. Auf der Rückseite des Schilds sah man wie ein Relief die Ausbeulungen des Metalls. Und neben dem Schild hatte ein zweigesprungener Bleon-Kiesel gelegen. Da ist jemand schrecklich wütend. Jemand, der schrecklich genau zielen kann. Auf jeden Fall ist das die Antwort auf eine Reihe von Einwänden, die wir mehrfach zu hören gekriegt haben. Jemand, der geschickt genug ist, um mit einem schlichten Kiesel 8-mal einen Kreis von 20 Zentimetern Durchmesser zu treffen, kann sehr wohl mit dem gleichen Kiesel einen Menschen umbringen. Egal unter welchen Umständen. Wenn er ihn von Hand wirft, glauben Sie? Nein, das glaube ich nicht. Aber auf alle Fälle ist es jemand, der eifrig trainiert. Und wahrscheinlich sogar regelmäßig. Und wenn er trainiert, dann bedeutet das, dass er in Übung bleiben will. Und wenn er in Übung bleiben will, dann heißt das, dass schon ein Nächster auf seiner Liste steht. Gut. Haben Sie alles notiert, Vio? Ja, Baskenmütze, Gebirgsjäger, Pelerine, weite Joppe. Rufen Sie die Gendarmen zusammen. Sie sollen sich alle Mann auf die Socken machen. Sie wollen doch nicht sagen, dass wir alle Baskenmützenträger suchen sollen, alle Gebirgsjäger, alle Pelerinenträger und Trägerinnen? Doch, genau das will ich sagen. Und wer kein Alibi anzubieten hat, der spricht heute Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr hier vor. Man stieß auf einen pensionierten Postbeamten, der seine Baskenmütze wie die Haube eines Zwiebeltürmchens auf dem Kopf trug. Auf einen Gebirgsjäger, der sich gerade in Digne aufhielt und seinen Urlaubsschein präsentierte. Und ein paar Schüler des Gymnasiums Maria Borély, die sich Andrégide-Allüren gaben, indem sie sich mit Mönchspelerinen und graubraunen Filzhüten verkleideten. Sie alle wurden zur Kapelle Saint-Michel des Fusils gebracht, um von den beiden Jägern, Jean und Laurent, vor Ort in Augenschein genommen zu werden. Nein. Nein, die waren das alle nicht. Wir wissen zwar nicht ganz genau, wie der Verdächtige aussah, Herr Kommissar, aber die waren es jedenfalls nicht. Weshalb nicht? Weil sie alle viel zu groß sind. Wieso seid ihr euch da so sicher? Ihr habt die Kleidung nicht richtig gesehen. Ihr habt nicht erkennen können, ob es ein Mann war oder eine Frau. ob der Mensch eine Kopfbedeckung getragen hat oder nicht, ob er dick war oder dünn. Aber was die Größe anbelangt, seid ihr ganz sicher. Wir sind halt Jäger, Herr Kommissar. Verstehen Sie? Und es ist noch nie etwas schiefgegangen. Nicht ein einziges Mal. Auf die Höhe kommt es an bei der Jagd. Mhm. Auf die Höhe. Je nachdem, wie hoch das Wild ist, weiß man, womit man es zu tun hat. Nicht? Das ist alles. Ja. Das ist alles. Verdammte Scheiße. Der blinkende Müllwagen stand neben dem großen Weihnachtsbaum, der seit den Feiertagen auf der De Gaulle-Esplanade prangte. Und rechts und links davon standen die beiden maghrebinischen Müllarbeiter in ihren orangefarbenen Jacken. Anfang Januar war der Baum von seinen Girlanden und Lichtern entblößt worden. Und seitdem stand er da, dürr und zitternd im eiskalten Wind, abgesägt für alle Ewigkeit. Nun hatten die Müllmänner den Auftrag bekommen, ihn zu entsorgen. Es ist schwer zu lesen, Kommissar. Leuchten Sie die Stelle gut aus, Vio. Und streuen Sie Ruß in die Vertiefung, bevor Sie fotografieren. Dieses OR, dieses OR, ist vielleicht endlich eine Spur. Als letzter traf der Untersuchungsrichter an diesem 3. Februar um 4 Uhr morgens am neuerlichen Tatort ein. Er trug den eleganten tannengrünen Carrick, den er sich zu Weihnachten gegönnt hatte. Er hatte den Kutschermantel selbst entworfen und er hatte ihn in der schicksten Boutique von Digne fertigen lassen, da wo alle halbwegs eleganten Männer der Stadt ihre Hemden und Krawatten kauften. Was ist denn nun schon wieder los, mitten in der Nacht? Zwei Mitarbeiter der Stadtreinigung haben die Leiche entdeckt. Da war eine knappe Stunde tot. Und sie haben auch sein schönes weißes Fahrrad gefunden, da drüben am Baum. Und anhand der Reifenspuren konnten sie seinen Weg im Schnee zurückverfolgen? Exakt. Das Opfer ist aus der Rue Pierton Nummer 12 gekommen. Allem Anschein nach hat der Mann sein Rad geschoben. Dann hat es an den Baum gelehnt, ist ins Pissoir gegangen, ist wieder herausgekommen und dann... Tja, dann ist er offenbar das erste Mal getroffen worden. Zwischen dem Pissoir und dem Fahrrad. Die Blutspuren beginnen jedenfalls an der Stelle. Und der Kiesel, der ebenfalls blutbefleckt ist und ihn am Hinterkopf getroffen hat, ist unter den Baum dort gerollt. Danach musste sich das Opfer um 180 Grad gedreht haben und war mit dem Gesicht nach unten zu Boden gefallen. Jetzt lag er da, steif, einen Arm wie ausholend über dem Kopf. Die Finger steckten im Schnee und in diese weiche Unterlage hatte er eben jene zwei Buchstaben gemalt. Ein O und ein L. Mittlerweile war es 6 Uhr. Am Schauplatz des Verbrechens hatte der Schnee alles gleichmäßig zugedeckt. La Violette lief durch das weiße Gestöber zur Rue Pierton Nummer 12, einem trotz früher Stunde taghell erleuchteten zweistöckigen Haus. Die Eingangstür stand sperrangelweit offen und herausflossen ganze Ströme von Harmonie. La Violette trat schnell in den Flur. Der Flur war lang, die Türen zahlreich, aber die hinterste, auf die er zuging, stand offen. Oh, Pio, hörst du, wie er leidet? Der arme Mensch, er weint. Hörst du, wie er weint? Ja, Mann, ich höre es. Oh, man möchte mit ihm weinen. Entschuldigung, darf ich kurz mit Ihnen sprechen? Aber bitte sehr, unser Haus ist auch für Sie offen. Vorhin wurde ein paar Schritte von Ihrem Haus entfernt ein gewisser, Moment, der Philosophielehrer am Maria Borelli-Gymnasium, ein gewisser Chérubin Hospitalier, tot aufgefunden, ermordet. Mein Gott, hörst du, Pio? Unser armer Chérubin, ist tot. Er ist nicht tot, Mom. Sowas darf man nicht sagen. Er ruht aus, auf dem Lotus des Gesetzes. Aber vor wenigen Minuten war er doch noch da und hat mit uns geredet. Vor wenigen Minuten bestimmt nicht. Es ist jetzt fast 7 Uhr morgens und der Unglückselige ist gegen 3 Uhr erschlagen worden. Um wie viel Uhr war er bei Ihnen? Es wird ungefähr 2 gewesen sein. Er muss ja etwas sehr Wichtiges zu berichten gehabt haben, um Sie so spät noch zu stören. Uns zu stören? Das Haus ist doch offen, Monsieur, für alle, zu jeder Stunde. Jedermann weiß das. Hier geht der Geist des Meisters aus und ein. Nun gut, ich muss Sie trotzdem fragen, worüber Sie sich mit ihm unterhalten haben. Mit ihm konnten wir über alles sprechen. Er war ein wunderbarer Mensch, verständnisvoll, liebenswürdig. Wir haben über Swedenborg gesprochen, über Thomas von Aquin. War er wie immer? Wie immer. Sanft, schüchtern, aufmerksam. Ja, völlig normal. Schien er nicht Angst zu haben? Überhaupt nicht. Er sah richtig vergnügt aus, als er ankam mit seinem Fahrrad. Ach, er hat sein Fahrrad hier hereingebracht. Irgendwann im Laufe des Gespräches hat er es geholt, damit ich es bewundere. Hast du gesehen, was ich mir für ein schönes Fahrrad gekauft habe, hat er gesagt. Hat er es gerade erst gekauft? Ja, kurz davor. Er sagte, es sei der erste Abend, an dem er es zu seinem Vergnügen benutze. Und er hat Ihnen nicht gesagt, woher er kam? Wir haben ihn nicht gefragt. Und er hat Ihnen auch nicht erklärt, warum er sich um 2 Uhr morgens bei Schnee im Trainingsanzug und den Fahrradschuhen in der Gegend herumtrieb? Er war nie kälteempfindlich. Und abgesehen von Thomas von Aquin, Swedenborg und Konsorten, hat er über nichts Besonderes gesprochen? Mir scheint, Pio, er hat etwas gesagt, worüber ich schockiert war. Aha. Was denn? Moment, ich muss erst einmal nachdenken. Es war, als ich ihm vorgeworfen habe, dass wir ihn schon eine Woche lang nicht mehr gesehen hatten. Erinnerst du dich, was er geantwortet hat, Pio? Luft, nichts als Luft, Kommissar. Stimmt nicht ganz. Wenn wir die gebotenen Schlüsse ziehen aus der Sache. Gut. Der Untersuchungsrichter stellte sich hinter seinen Schreibtisch und packte einen nach dem anderen die Beweisstücke aus. Kieselsteine. Ich habe durch das Labor in Marseille ballistische Versuche machen lassen. Es hat ziemlich lange gedauert, weil sie selbst eine Dienststelle des Militärs zur Hilfe rufen mussten. Und hier ist nun das Ergebnis. Bitte. Die Wurfgeschosse, die uns zur Prüfung vorgelegt wurden, sind nicht geeignet, einen Gegner außer Gefecht zu setzen, es sei denn, ihre Wirkung wird unterstützt durch eine adäquate Abschusswaffe, die die Masse des Geschosses mittels Beschleunigung erhöht. Das ist kurz und bündig und lässt keinen Widerspruch zu. Eine Steinschleuder. Und weiter steht da, der Werfer muss sich einem intensiven Training unterzogen haben. So was in der Art, eine Steinschleuder, eine Armbrust. Eine mittelalterliche Wurfmaschine, ein Katapult. Lachen Sie nur. Wenn Sie das letzte Beweisstück vorgeholt haben, wird Ihnen nicht mehr zum Lachen sein. Nur Ihnen zu gefallen. Aus einer Schublade fischte er eine nagelneue Schachtel, die er vorsichtig öffnete. Sie enthielt den Gipsabdruck einer Fußspur, die man am letzten Tatort entdeckt hatte. Sie lag da, erschütternd vor lauter Echtheit, und gab sämtliche Details preis, sogar die kleinsten Kratzer in den runden Nagelköpfen und die beiden Eisenbeschläge an der Spitze und am Absatz, die die Abnutzung des Leders verhindern sollten. Bitte sehr. Sehen Sie sich ruhig weiter satt an Ihrem Fund, der angeblich zur Wahrheit führen soll. Das haben Sie gesagt, Richter. Ich glaube, dass dieser Fußabdruck die ganze Geschichte nur noch verworrener macht. Das müssen Sie mir erklären. Ich habe solche Knobelbecher in meiner Kindheit getragen. Es waren echt lederne Schnürstiefel, die man nie verschleißen konnte. Die Ermittlungen haben nichts ergeben. Absolut nichts. Die 30 Nachgüsse wurden sämtlichen Schuhhändlern des Departements vorgelegt. Seit 1938 wird diese Art von Schuh gar nicht mehr hergestellt. Allerdings... Was? Ich habe noch eine anthropometrische Untersuchung der Fußspur anfertigen lassen. Ich bin ganz Ohr. Größe 39, schmaler Fuß. Der Träger scheint das Gewicht eher auf die Innenseite der Sohle zu verlagern als auf die Außenseite, was vermuten lässt, dass er an Genu valgum leidet. X-beinig, für etwa 10% der Bevölkerung. Danke für den Hinweis. Folgende Angaben erfolgen wie immer ohne Gewähr. Die Person ist vermutlich zwischen 1,58 und 1,61 groß. Eher schlank und wiegt zwischen 54 und 58 Kilo. Was sagen Sie dazu? Ich bin sprachlos. Ihr Wort in Gottes Ohr. Trotzdem, was denken Sie? Eine Frau? Nein, Chaperon. Aber ich habe noch ein Ass im Ärmel. Die Gestalt, die die 2 Wildschweinjäger gesehen haben wollen, ist 1,58 groß. Sie können unsere Gründlichkeit beim Rekonstruieren ruhig bestaunen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Weil es mir genauso ging wie Ihnen jetzt. Ich konnte es nicht glauben. Da aber die Annahmen des anthropometrischen Gutachtens mit den Aussagen unserer beiden Jäger übereinstimmen, müssen wir uns den Tatsachen beugen. Ein kleiner Mann? Sie können sich denken, dass ich in der Richtung bereits einiges geklärt habe. Im ganzen Umkreis habe ich ein Dutzend Menschen ausfindig gemacht, die ungefähr diesen Maßen entsprechen. Fehlanzeige. Also, ein Kind, also. Nicht nur Jungs aus der 5. und 6. Klasse, sondern auch Kerle, die schon rauchten, manche sogar Hasch oder gelegentlich mit Mädchen schliefen. Solche Burschen zu fragen, ob sie noch mit Steinschleudern spielten, das war doch völlig grotesk. War es das wirklich? 6 fand man in den Bänken einer Untertertia. 5 entdeckte man in einer 8. Klasse. Mehr als 12 in den 5. und 6. Klassen. Allerdings versuchte der Untersuchungsrichter vergeblich, die Bleon Kiesel, die 3 Menschen getötet hatten, auf diese schmächtigen Geräte zu laden. Für klein gewachsene Männer hingegen wurde dieser Sommer ziemlich strapaziös. Alles, was im Umkreis von 30 Kilometern kleiner als 1,60 Meter war, wurde Polizeikontrollen und Verhören unterzogen und von den wohlanständigen Bürgern geächtet. Die Spur wurde jedoch keineswegs heißer. Und so kam der Herbst und brachte im Zuge der langen, eintönigen Abende erneut die Angst mit sich. Was machen Sie denn hier, Kommissar? Erstens ist es gleich 9 und zweitens haben Sie eine Grippe und gehören ins Bett. Ein Bretone muss her, Vio. Ein Bretone. Ein Bretone? Wie kommen Sie denn auf einen Bretonen? Vorhin sehe ich in den Abendnachrichten, wie 800 bretonische Autonomisten auf meiner Mattscheibe aufmarschieren. Aber Ihnen ist ja was los. Die haben einen Anschlag auf ihren Regionalsender in Wann verübt. Und in einer der Großaufnahmen konnte man ganz deutlich einen Bretonen sehen, der eine gute alte Steinschleuder aus der Tasche zog und mit einem Geschoss bestückte. Aber das wird ja wohl kaum unser Mörder gewesen sein. Natürlich nicht. Aber verstehen Sie nicht, Vio. Der hat das im Blut. Seine Vorfahren haben mit dieser Waffe gekämpft. Sie haben auf den Bäumen gehockt und runtergeschossen. Auf Cäsar, die Könige von Frankreich, Napoleons Offiziere. Diese Steinschleuder. Von wegen Spielzeug. Ja, aber eine richtige Waffe ist... Bretone muss her. Schnell. Das Telefonbuch. La Violette fand zwar einen Hervé und einen Maheu, aber spezifisch bretonisch waren diese Namen nicht. Das Glück ließ ihn bis zur letzten Seite von Digne schmoren. Und in der allerletzten Spalte, fast in den letzten Zeilen, fand er einen Namen. Tyrenne. Exklusive Mode, Boulevard Gassendi 133. Und Madame de Tyrenne. Villa Popocatépetl Petel Le Sarre. Tyrenne. Tyrenne. Tyrenne. Zu den persönlichen Gegenständen von Jeannot Vial, die sie der Mutter zurückgegeben hatten, gehörte ein Aktenkoffer, der auf der Innenseite das Markenzeichen Tyrenne Création Digne trug. Die einzigen noch identifizierbaren Gegenstände im Handschuhfach von Jules Payon waren 2 zusammengeschrumpfte, aber nicht verkohlte Autohandschuhe gewesen. Auf dem Leder konnte man auf der Innenseite noch das Wort Tyrenne lesen. Und schließlich hatte sich am Halsausschnitt der blutverschmierten Strickjacke von Chérubin Hospitalier aus reiner, in Quellwasser gewaschener Schurwolle ebenfalls ein Etikett mit der Marke befunden. Irène de Tyrenne Création. Warum haben wir bloß nie auf diese Zufallsreihe geachtet? Aus einem einfachen Grund. Normalerweise dienen Etiketten von Schneidern oder Hemdenmachern ähnlich wie Zahnprothesen nur dazu, die Leichen zu identifizieren. In allen 3 Fällen war das unnötig, weil wir das Opfer kannten. Also habe ich darauf nicht geachtet. Ich muss telefonieren. Parini? Guten Abend, Doktor. Sie kennen sich doch hier ganz gut aus unter unserer Bevölkerung, von Berufswegen. Nur ganz kurz, Tyrenne, sagt Ihnen das was? Ja, natürlich, Tyrenne-Moden, da lasse ich mir meine Tennissachen machen. Moden? Für Damen? Nein, für Männer. Sie leben wohl ganz hinter dem Mond. Das eleganteste Herrengeschäft in Digne. Ohnehin fast das einzige. Und Tyrenne Villa Popocatépetl, wer ist das? Ein und dieselbe Person. Übrigens, die Witwe eines Admirals aus Toulon. Sie hat das Klima dort nicht vertragen. Deshalb hat er die Villa Popocatépetl hier gekauft. Haben diese Terrenés Kinder? Zwei. Einen Jungen und ein Mädchen. Wie alt? Ach, sowas wie 13 oder 14 der Junge, glaube ich. Und das Mädchen, Was ist mit dem Mädchen? Ich weiß es nicht genau, weil ich nicht der Hausarzt bin. Und was wissen Sie? Offenbar ein Unfall. Aber hören Sie, La Violette. Schon gut. Und diese Madame Terrenée, wie alt ist die? Sagen wir 37, 38. Warum? Wollen Sie ihr den Hof machen? Vielleicht. Wie ist sie denn so? Wie ist sie? Mein Gott, zum Anbeißen. Hm? Sexy, hübsch, schön. Na? Wenn Sie meine ehrliche Meinung hören wollen, dann sage ich Ihnen, dass 7 oder 38 die Meinung des Arztes ausdrückt. Die Meinung des Mannes, wenn es ihn denn noch gäbe, wäre viel schmeichelhafter. Kurz, ist im Grunde alles, was Sie gesagt haben, und trotzdem stimmt es nicht ganz. Sie haben einfach nicht die richtigen Worte benutzt. Irene, das ist was ganz anderes. Chabron? Es war eine herrliche, sternklare Nacht. Vor dem leuchtenden Halbmond zogen die Wolken in Richtung Süden. Man hörte von Weitem das Rauschen der durch die sintflutartigen Regenfälle der letzten Tage angeschwollenen Bleon. Sie toste über ihre rollenden Kieselsteine, als wollte sie sie zermahlen. Der Kommissar und Viot waren auf dem Weg, Richter Chabron abzuholen. Chabron! Hallo! Chabron, so machen Sie doch auf! Der Richter ist nicht zu Hause. Woher wissen Sie das denn? Ich habe ihn gesehen. Er ist vorhin weggefahren. Auf einem Butterfocki aus Volltitan. Was ist das denn? Ein Fahrrad natürlich. Das Ding muss ein Vermögen gekostet haben. Ach so. Danke. Vielen Dank. In den menschenleeren Straßen von Digne fuhr Kommissar La Violette im Schneckentempo in Richtung Villa Popocatépetl. Als zögere er den Augenblick, in dem er die Wahrheit erfahren würde, hinaus. Doch auch der längste Weg geht einmal zu Ende. Vio und er stiegen aus dem Auto und betrachteten das scheußliche Gebäude, das mondbeschienen inmitten von 3 Hektar herbstlich vergilbter Wiesen aufragte. Wobei die Kulisse aus alten Eichen und blauen Zedern eigentlich etwas Schöneres verdient hätte. Popocatépetl war eine anglo-normannische Villa, wie man sie Anfang des letzten Jahrhunderts überall hingeklotzt hatte. Das Scheußliche kam von der Farbe des Fachwerks und der Dachkante, die gleichmäßig in einem Metzgerladen rot angestrichen waren. Die beiden Männer stiegen die breite Freitreppe zum Hauseingang empor und klopften. Marie-Aimée, das Hausmädchen, machte ihnen auf. Marie-Aimée, seit wann sind Sie hier im Haus? Seit 2 Jahren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie es hier aussah. Schon 6 Mädchen hatten das Handtuch geworfen. Ich weiß gar nicht, was die hier gestört hat. Madame lässt einem völlig freie Hand und man kann sie außerdem alles fragen. Sie ist so versiert in allen Dingen der Hauswirtschaft. Sie haben es also gut ausgehalten. Für mich war das hier eine echte Aufgabe. Ich habe alle Zimmer des Hauses, von denen ein Drittel schon zugeschlossen waren, wieder hergerichtet. Es hat mir Spaß gemacht, verstehen Sie? Ich habe die Badezimmer gestrichen und die Gartenwege gejätet, die Sträucher verschnitten. Ich koche, wasche und bügle. Und immer noch bleibt mir Zeit, um auf dem Boulevard einen Schaufensterbummel zu machen. Haben Sie einen Freund? Ein Freund? Gott bewahre! Dafür habe ich nun wirklich keinen Nerv. Ich bin hier im Haus völlig ausgelastet. So eine junge, hübsche Person wie Sie, Marie-Aimée. Keine Amüsements, kein Zeitvertreib? Ach, wissen Sie, meine Herren, ich muss mich über mangelnde Abwechslung wirklich nicht beklagen. Ach ja? Das klingt ja vielversprechend. Nein, ich meinte das nur so allgemein. Spannen Sie uns nicht auf die Folter, Marie-Aimée. Was denken Sie von mir, Herr Kommissar? Wir suchen einen Mörder, vergessen Sie das bitte nicht. Ich denke, Marie-Aimée, dass es da etwas gibt, was Sie uns erzählen sollten. Und wenn auch nur, um Ihr Gewissen zu erleichtern. Hm? Haben Sie Vertrauen, Marie-Aimée? Oh, es ist eine lange Geschichte. Eine sehr lange Geschichte. Fangen Sie einfach am Anfang an, Marie-Aimée. Ich hatte wieder mal nichts Richtiges mehr zu tun und irrte durchs Haus, um was zu finden, was ich in Angriff nehmen könnte. Da fällt mein Blick auf Alkoventüren, die seit Madames Einzug offenbar noch niemand geöffnet hatte. Obwohl Maurer, Maler und Klempner im Haus waren? In welchem Winkel soll denn das gewesen sein? Sie sind hier unten. Aber sie liegen ganz versteckt im Durchgang zu den Dienstbotenzimmern. Jedenfalls gab es eine Menge Staub und Spinnweben in dem Schrank. Wieder eine echte Aufgabe. Ich krieche also in das dunkle Monstrum mit meinem Lappen. Naja, und da... Da trete ich auf eine Holzlatte. Und voilà. Naja, da sehe ich sie. Wen? Na, Madame. Und nicht nur sie, nein, auch noch einen kräftigen Kerl, mit dem sie es treibt. Wann war denn das? Vor reichlich 2 Jahren. Und Sie sind nicht zu Madame de Terenay gegangen und haben Ihre Entdeckung gebeichtet? Ich wollte ja, aber... Sie wollten Ihre Abendunterhaltung nicht preisgeben, verstehe. Gar nichts, verstehen Sie. Mein Verlobter hat mich sitzen gelassen. Angeblich, weil ich es nicht gebracht habe. Im Bett. Deshalb bin ich ja überhaupt in diesem Haus gelandet, damit ich wieder einen klaren Gedanken fassen kann. Und Madame hat Ihnen dann nicht nur das Kochen beigebracht. Das ist doch nichts Böses, wenn sie mir auch das noch beibrachte. Sie kann es einfach. Ich konnte sie ja nicht einfach so fragen. Da hätte ich mich ja schämen müssen. Wenn bloß nicht... Wer hat sie ertappt? Nicht sie. Ihre Kinder. Ihre beiden Kinder haben mich erwischt. Sie sind mir nachgeschlichen. Er hat ihren Rollstuhl geschoben. Der Unfall, natürlich. Und die beiden sahen alles, was auch Sie sahen. Ja. Es reicht. Jo, wir müssen den Richter finden. Die beiden Männer wollten gerade das Zimmer des Mädchens verlassen, als sie zurückhielt und auf eine halbwüchsige Gestalt am anderen Ende des Ganges deutete. Sie trug eine Pelerine mit Kapuze, kurze Hosen, schwarze Kniestrümpfe, eine Baskenmütze und in der Hand an zusammengebundenen Schnürsenkeln ein paar plumpe Stiefel. Irgendetwas schien an ihrem Pfadfindergürtel befestigt zu sein, aber man konnte nicht erkennen, was es war. Los, Vio! Er wird uns zum Richter führen. Die beiden Schüsse fielen genau in dem Augenblick, oder was, der Bruchteil einer Sekunde vorher, als der Bleon-Kiesel am Ohr des Richters Chabron vorbeipfiff. Der Kiesel, auf den er wartete, seit er vorsichtig aus dem Zimmer geschlichen war, durch die Fenstertür im Schutz der Kastanienbäume. Man hatte ihn wohl aufgelauert, den Augenblick genutzt, als er schutzlos im Mondlicht auftauchte. Doch die Schüsse, ja, doch, sie waren vorher gefallen, hatten den Mann mit der Steinschleuder überrascht, hatten seine Hand eine Spur verunsichert. Nicht schießen! Chabron! Lassen Sie mich in Ruhe! Chabron! Schießen Sie ja nicht, auf keinen Fall! Sie haften mir für sein Leben! Keuchend erreichten sie das Ufer der Bleon. Der Junge war auf das Geländer der Brücke geklettert und ins Leere gesprungen. Zurückgelassen hatte er sein Spielzeug. Eine sehr alte, schöne Steinschleuder. Kommen Sie, Chabron. Lassen Sie mich in Ruhe. Kommen Sie. Wir haben noch etwas zu tun. Wir? Ja, wir. Wir müssen den Mörder festnehmen. Die beiden Männer kehrten wieder in die Villa zurück und La Violette führte Chabron zum Wandschrank. La Violette fuhr mit dem Fuß über die Holzlatten des Bodens. Und vor den Augen des Richters tauchte nun hinter der schwarzen Wand, als hätte sich ein Vorhang geöffnet, Irènes Zimmer auf. Im Vordergrund das sehr breite, niedrige Bett. Der Spiegel. Ja, ein blinder Spiegel als Spion. Der Architekt des Hauses war bestimmt stolz auf seinen Einfall. Genial einfach. Finden Sie nicht? Ich bin entsetzt. Sie werden es noch viel mehr sein, wenn ich Ihnen sage, dass der Mörder Sie gesehen hat. Und vermutlich in einer Haltung, die für seinen kranken Geist eine Aufforderung zum Mord bedeuten musste. La Violette führte den Richter, der sich bei jedem Schritt am Geländer festhielt, die Treppen hinauf. Im Dachgeschoss öffnete er die Tür zum Boden. Der Raum, den die beiden Männer nun betraten, war ein typischer Familiendachboden, voller Andenken an fröhliche Zeiten. LaViolette suchte zwischen Kisten, Flaschenregalen und ausgedienten Möbelstücken herum. Schließlich öffnete er einen Koffer. Am Deckelinneren waren drei Zeichnungen des menschlichen Schädels angebracht. Von vorn, von hinten und im Profil. Jede Schädelskizze wies einen dicken schwarzen Punkt auf und drumherum einen oder zwei in Rot gezeichnete Kreise. Ein Kommentar erübrigt sich wohl, nicht wahr? Wenn wir hier eine Hausdurchsuchung machen, werden wir vermutlich eine ziemlich abgegriffene medizinische Enzyklopädie aufstöbern. Irgendwo in einer Ecke werden wir einen Totenschädel ausfindig machen, der auf einem Stock oder einer geköpften Kleiderpuppe steckt. Und ich habe das sichere Gefühl, dass dieser Schädel in einem traurigen Zustand sein wird. LaViolette schloss den Deckel. So ist das. Um Aegisth und Clytemnestra umzubringen, schlüpfte Orest in die Rüstung des Agamemnon und griff zu dessen Waffen. Orest? Die beiden Männer stiegen die Treppen hinab ins Erdgeschoss. LaViolette klopfte an eine der Türen. Orest? Nein, Elektra. Orest wird heute Nacht nicht wiederkommen, um den letzten Akt dieser Tragödie zu spielen. Und sie werden Orest nicht mehr bei seiner Rückkehr zu seinem Mut, seiner Tapferkeit gratulieren. Orests Tapferkeit währte einmal zu viel. Orest ist tot. Er ist tot? Das Mädchen drehte sich in seinem Rollstuhl jäh um und saß nun dem Kommissar genau gegenüber. Sie haben ihn umgebracht. Nein, Elektra. Umgebracht haben Sie ihn. Und Sie wissen das genau. Gulvan. Mein kleiner Gulvan. Mein geliebter kleiner Bruder. Das ist nicht wahr. Nein, er ist nicht tot. Er ist ein Held. Er war ein Held. Bis zu diesem Augenblick hatte sich Chabron im Hintergrund gehalten. Jetzt, als die Gelähmte in ihrem Rollstuhl zusammenbrach, hielt er es nicht mehr aus. Er trat auf das Mädchen zu, stand vor ihr und beugte sich über sie. Nein, Chabron, vergessen Sie nicht, dass sie sie gesehen hat. Verstehen Sie denn nicht? Noch nie habe ich meine Mutter so gesehen wie heute Abend. Sonst hält sie immer die Augen geschlossen. Sie wendet sich ab, weil sie sich schämt oder weil sie sich langweilt. Heute Abend hat sie die Augen offen gehalten, weit aufgerissen. Ihre schönen Augen. Nie warte ich auf Gulvan. Ich habe Angst. Panische Angst, wenn er nach Hause kommt. Heute Abend aber habe ich auf ihn gewartet. Heute Abend wollte ich es sofort wissen, dass du tot bist. Du vor allem. Und nun lebst du. Das Mädchen spuckte dem Richter ins Gesicht. Chabron stand da und wischte es nicht weg. Ich liebe deine Mutter, Elektra. Ja, ich bin es gewesen. Ich habe sie alle umgebracht. Ich musste auf dem Gesicht meiner Mutter jene fröhliche Farbe zerstören, die sie an manchen Abenden zur Schau trug. Dabei habe ich es so geliebt, dieses Strahlen, bevor ich wusste, woher es kam. Sie brauchen nicht zu reden. Wir dürften gar nicht hier sein. Überlegen Sie es sich gut. Überlegen? Nein, ich will nicht überlegen. Gulvan ist tot. Es ist meine Schuld. Ich will, dass es alle Welt erfährt. Ich will reden, sonst ersticke ich. Er hat recht, Elektra. Bitte beruhige dich. Sie hätte mich umbringen müssen, als ich im Krankenhaus lag. An all diesen Schläuchen. So schwierig hat das doch nicht sein können. Aber sie... Dabei wusste sie Bescheid. Ich nicht. Ich wusste es nicht. Maman, ich wusste nicht, dass es so schrecklich ist. Wenn es weg ist, wenn es fehlt. Ich bitte Sie, reden Sie später mit uns. Wir kommen wieder. Bis ich 13 war, habe ich meine Mutter geliebt. Dann habe ich herausgefunden, dass ich dieselben geheimen Wünsche wie alle anderen Mädchen empfinde. Aber dass zu mir keiner kommen würde, um sie zu erfüllen. LaViolette schüttelte den Kopf. Er hatte den Hals in den Mantelkragen zurückgezogen. Er versuchte vergeblich, sich an die schlimmsten Augenblicke des Krieges zu erinnern. Als müsse er eine Entschuldigung dafür finden, dass er immer noch da war, rüstig und reich an Erinnerungen. Vor diesem Mädchen ohne Beine. Da habe ich angefangen zu denken, dass sie mich hätte umbringen sollen. Gleich nach diesem verdammten Autounfall. Aber ich dachte natürlich auch, dass sie mich zu sehr liebte. Dass sie nur für mich leben wollte. Dass sie nie den Mut dazu gehabt hätte. Als mein Vater starb, sind wir alle drei ganz dicht zusammengerückt. Wir haben uns geliebt. Viel mehr noch als zuvor. Und das Theater hat uns begeistert. Das hat uns verbunden. Mich hat es gerettet. Die Rollen kannte ich bald auswendig. Alle Rollen des klassischen Theaters und des modernen. Aber zu meinem Unglück und zu Gulvins Unglück hatte ich schon immer eine Vorliebe für die Orestie. Vielleicht wegen meines Namens. Alles ging gut bis zu jenem Abend, als Sie Marie Aimé erwischten, wie sie Ihre Mutter beobachtete. Wir waren wie gelähmt. Alle drei. In dieser Enge. Aneinander gequetscht. Regungslos. Und eine Luft zum Ersticken. Und eine Angst. Gulvin könnte mir entwischen. 12 war er damals, der Kleine. Ich bring ihn um, hat er damals geflüstert, alle 5 Minuten. Ich bring ihn um. Er sagte es noch, als er mich wieder ins Zimmer schob. Und irgendwann kam er mit der Steinschleuder meines Großvaters an und sagte, mit dem hier. Ich sagte, das schaffst du nicht. Und ich will es auch nicht. Er sah mich an. Ich wusste, dass er mir nicht glaubte. Dann begann er zu üben. Und ich war es dann, die ihm ein paar Tage später die Orestie zu lesen gab. Er war überwältigt. Bis dahin hatte er nur seine Mutter als Geschändete gesehen. Jetzt begriff er, dass auch das Andenken seines Vaters verraten worden war. Ich ahnte nicht, dass mich das Leben noch ein wenig mehr bestrafen würde. Ich hatte einen Philosophielehrer, der mir Privatstunden gab. Er war sanft, lieb, überhaupt nicht mitleidig. Er bemerkte meine Behinderung gar nicht. Chéribert Hospitalier. Und im Augenblick des Sterbens war ihm klar, woher der Schlag kam. Orest wollte er in den Schnee schreiben, um uns auf die Spur zu helfen. Aber das war uns zu hoch. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich hatte mich in ihn verliebt. Sogar als ich ihn im Bett meiner Mutter sah, wollte ich es nicht. Ich habe Gulvin angefleht, ihn zu verschonen. Jetzt ist es zu spät, hat er gesagt. Jetzt ist es zu spät. Das Töten ist zu leicht. Und Sie sind nicht verrückt geworden? Woher wollen Sie das wissen? Der Kommissar wandte sich ab und nahm Chabron am Arm. Sie gingen in den Flur hinaus und verließen das Haus. Draußen brach der Tag an. Ein scheußlicher Tag. Ihr Fahrrad, Chabron. Ein Fahrrad fällt hier draußen weniger auf. Das ist eine Frage der Diskretion. Sehr teure Räder fallen schon auf. Das wiederum ist eine Frage des Formats. Wie so vieles. Leben Sie wohl, La Violette. Danke. Sie wollen umkehren? Ich werde bei Irene bleiben. Ich werde sie vor sich selbst beschützen. Ich werde sie gegen alle verteidigen. Natürlich werde ich mein Amt niederlegen. Es wird mir nichts ausmachen, dass alle es wissen. Wir werden ganz nackt dastehen. Viel nackter noch als heute Nacht. Und ich werde sie lieben. Merken Sie was, Kommissar? Ich habe ein neues Wort gelernt. Besser spät als nie. Mit hängenden Schultern ging der Richter zurück zum Haus, Und Kommissar Laviolette sah ihm nach mit einer gewissen Sympathie und mit einer gewissen Hoffnung, was die Zukunft dieses sonderbaren Menschen anlangte. Denn Untersuchungsrichter Chabron hatte eben angefangen zu leiden. Hinter dem Spiegel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Pierre Magnan. Aus dem Französischen von Irène Kuhn. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es sprachen Kommissar Laviolette, Peter Franke. Villot, Christian Körner. Chabron, Stefan Bissmeier. Parini, Rainer Philippi. Maria Cordelier, Hedi Kriegeskotte. Elektra, Sascha X. In weiteren Rollen Heinrich Giskes, Bernd Gnann, Felix Göser, Hubertus Grimm, Donata Höffer, Martin Leutgeb und Marius Marx. Der Erzähler war Peter Fricke. Musik Max Nagel. Ton Christiana Schneckenburger. Schnitt Steffi Eisele. Regieassistenz Nicole Paulsen. Regie Beatrix Ackers. Produktion Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie Klaus Schmitz.